Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik von Kevin Ayers. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. I'm going to start with some music which I can only describe as marvelous. I can only describe it as marvelous because my vocabulary is rather limited. When it comes to discussing bananas, I am moved to extravagant praise. For bananas are firm and substantial and may be used any number of ways. With more presence than leeks or asparagus, and more charm than the brusque bamboo. The banana has style and a curious smile, perceptible only to few. The banana is not a romantic in the popular sense of the thing. Approach it without care or caution, and you trip on its slippery skin. So be aware of the gallant banana when your tolerance seems to be thin. And instead of the boot or the bullet, just put your banana in. Thank you. Das war eine Ode an die Banane, vorgetragen zwischen Music Hall und Dada von Kevin Ayers und dem Pianisten Henry Crallon zu Beginn eines Konzerts in der Queen Elizabeth Hall in London am 25. Mai 1973. Just in diesem Monat war Kevin Ayers viertes Soloalbum erschienen. Es trägt den Titel Banana Moor. In der Ode an die Banane preist Kevin Ayers die Vorzüge der bekömmlichen Frucht unter anderem mit folgenden Zeilen: Mit mehr Präsenz als Lauch und Spargel und mit mehr Charme als der brüske Bambus hat die Banane Stil und ein seltsames Lächeln, das nur wenige wahrnehmen. Die Banane ist kein Romantiker im herkömmlichen Sinn. Wenn man sich ihr gleichgültig oder unvorsichtig nähert, rutscht man auf ihrer schlüpfrigen Schale aus. Kevin Ayers war vermutlich nicht der Erste, der dem Charme der Banane erlag, aber dank seiner Kreativität gibt es noch ein paar besonders schöne Manifestationen der Liebe zu Bananen in seiner Kunst. Den Song Guru Banana zum Beispiel vom 75er Album Sweet Deceiver und das Innencover der LP Banana Moor natürlich. Die Szene dort spielt in einem altehrwürdigen Gentleman's Club in England. Zwei ältere Herren im Smoking schauen etwas konsterniert auf ein Schachbrett, an dem zwei jüngere, langhaarige Herren in weißen Dinnerjackets sitzen. Kevin Ayers und Bassist Archie Leggett. Beide sind versunken in ihre Schachpartie. Statt weißen und schwarzen Figuren bevölkern aber unterschiedlich große Bananenstücke in Schale das Schachbrett. Ein Jahr nach dem Album Banana Moor, also 1974, erschien das nächste Kevin Ayers Album The Confessions of Dr. Dream and Other Stories. Er stand inzwischen bei dem Label Island unter Vertrag und dort versuchte man ihn endlich zu einem Popstar zu machen. Das merkte man der Musik aber nicht negativ an. Sie klang noch immer nach Kevin Ayers und nur nach Kevin Ayers. Es wurde aber einfach viel Geld in die Produktion dieser LP gesteckt, angeblich 32.000 Pfund, was damals etwa 150.000 Mark waren. Kevin Ayers wohnte eine Zeit lang als Untermieter in der riesigen Wohnung der Malerin und Dichterin Lady June. Dank ihres Zauderns, einen Karton mit seinen Demo-Tonbändern auf seine Bitte hinwegzuschmeißen, und dank Gitarrist Gary Fitzgerald, der die Bänder über 30 Jahre lang aufbewahrte, ist jetzt nachzuhören, wie sich die Songs der Dr. Dream Suite von der zweiten LP-Seite in Urform anhören. Ended by our dreaming God. late in the evening, I'm feeling so cold, beginning to miss you, yeah, but the story's too old. Well, I know I've been knocking my head on the wall, I must have been crazy at all. Oh, yeah, yeah. Strange kind of blues colored moon shines in the middle of my room. I picked up your present, proceeded to break it. My loneliness, try to remake it. Yeah, we both lost the treasure, was placed in our care. Seems our education doesn't teach us to share. Oh. As I look around me, what we call love seems more like a struggle to push and to shove. We all live for pleasure, and some find it in pain, and we all let our treasure right down the drain. Oh yeah, yeah. Each one believing in his dream. Hungry cats all drowning in the cream. It's late in the evening, I'm still feeling so cold. Miss you. Now the story's been told. Yeah, I know I've been knocking my head on the wall, and I must have been crazy to leave you at all. Oh. Play with the chorus, it goes, where the wind blows, that's where it all goes, follows itself like a song, singing, and it comes, then comes back into my tune. Once I awaken, my eyes nearly tears, I have been sleeping for thousands of years, reading some letter, it all seemed absurd, life was not living, just symbols and words. Girls, where the wind blows, that's where it all goes. Follows itself like a song, singing mad, etc., etc. Heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren Demos zu seiner 74er LP The Confessions of Dr. Dream and Other Stories. Zu hören waren in der letzten knappen Viertelstunde Aufnahmen, die letztes Jahr erstmalig zugänglich gemacht wurden, auf der CD What More Can I Say von dem Label Real Recordings. Das war ein Song mit dem Titel Bars, eine erste Kostprobe aus der Zusammenarbeit von Kevin Ayers mit Lady June. Kevin Ayers war einer der zahllosen Musiker, die über die Jahre in deren riesigen Wohnung im Londoner Stadtteil Maida Vale wohnten. Musiker der Bands Soft Machine, Gong, Hatfield and the North und Henry Cow zum Beispiel. Zu Zeiten, als Richard Bransons Virgin-Label noch wie eine Art Familie funktionierte, erhielt Lady June die Gelegenheit, für das Virgin-Sublabel Caroline eine eigene LP zu machen. 1974 war das. Ein Großteil der musikalischen Ideen auf der Platte kam von Kevin Ayers, der die Platte auch produzierte. Allerdings war er dabei so detailversessen, dass kaum Geld, das heißt kaum Studiozeit mehr übrig war, als es darum ging, Lady Junes Vokalparts aufzunehmen. Sie erinnerte sich später einmal, deshalb seien die Aufnahmen für sie sehr stressig gewesen. Lady June kam als June Campbell Kramer auf die Welt im Juni 1931 als Tochter von russisch-schottischen Eltern. Mitte der 60er Jahre lernte sie auf Mallorca die späteren Softmachine-Musiker David Allen und Kevin Ayers kennen. Nur zwei Alben sind zu Lebzeiten von Lady June erschienen, Hit and Miss in den 90er Jahren und eben die gemeinsame Platte mit Kevin Ayers und Kollegen aus dem Jahr 1974. Linguistic Leprosy heißt das Album, und weil das so eine wunderschöne Platte ist, jetzt noch mehr Musik davon. Striped pajamas round his head. Fie fun, the bean-staked giant sobbed, his tree trunk knackered by the knobs. Who lived in lily latticed loos with nignongdanas making shoes for high-heeled feet in fallen flats in cities filled with hairless cats? Puss, puss, puss, puss, puss, pussy. Teetotaled the Tower of Liberty. Ball bought the Empyrean. Rolled belly laughing round the Square Times. Shell shocked from a hamburger collusion. With a cuckoo coughing in the coolibar tree. Picked goose pimples in Golden Park Gate. Late. And penciled lines across a new day's end. Mango met a weasel. Tipping up a tree. Mango really dug the fact that Wurzel had a flea. So Mango thought, I like this freak, and asked it round for tea. They rolled a tea and blew the joint and grouped off to a hill, where Mango said to Wurzel, he hoped she took the pill. When a mango has a wurzel, it's enough to make you ill. Hey. Lady June zusammen mit Kevin Ayers anno 1974. Zu hören waren drei Songs von Lady Junes Album Linguistic Leprosy. Los ging's mit The Tourist, einer Mischung aus Kinderversen und Zeilen, die wie Wordsworth oder Edward Lear klingen. Kevin Ayers spielte hier Harmonium, Gitarre und Kontrabass. Beim nächsten Duett spielte er die Ukulele. Mangle Wurzel heißt die kurze Geschichte von zwei Fabelwesen gleichen Namens. Und zum Schluss dieser Lady June-Trilogie gab es Gedanken zu den diversen Dilemmas in unseren Beziehungen. Das Klavier spielte hier Jakob Klasse, der Background-Gesang, Gitarre und Bass kamen wieder von Kevin Ayers. Kevin Ayers wurde am 16. August 1944 in Herne Bay in der Grafschaft Kent geboren. Da sein Stiefvater eine Stelle in Malaysia angeboten bekam, zog die Familie dorthin. Ayers war damals 6 Jahre alt. An die Naturidylle dort hatte er auch Jahrzehnte später noch schöne Erinnerungen. Das Freiheitsgefühl, was er damals empfand, war mit einem Mal vorbei, als er im Alter von 12 Jahren zurück nach Herne Bay kam, mitten ins strenge englische Schulsystem. Er hatte aber Glück, ein paar Jahre später landete er in dem Haus der Eltern von Robert Wyatt in Canterbury. Zusammen mit dessen Freunden Brian und Hugh Hopper, Mike Rutledge und David Allen tauchten sie ein in die Welt des modernen Jazz, der Beatnik-Poeten und dadaistischer Kunst. Von Kevin Ayers ist die Aussage überliefert, Grund für die Besonderheit der Canterbury-Szene sei gewesen, dass es sich bei Soft Machine und Kollegen um Leute aus der gebildeten und belesenen Mittelschicht handelte. Und die sagten plötzlich, mach ich nicht, ich werde nicht Medizin studieren, werde kein Anwalt. Sowas war vorher in der Popmusikszene nicht passiert. Kevin Ayers war also Mitglied bei der Urzelle aller Canterbury Bands, bei den Wildflowers, und danach spielte er ca. 2 Jahre Bass und Gitarre bei Soft Machine. Er sang und schrieb Songs. Nach einer absurd langen und anstrengenden USA-Tournee im Vorprogramm der Jimi Hendrix Experience anno 1968 verließ Kevin Ayers Soft Machine. Zur Erholung ging er nach Mallorca. 1969 war er dann wieder in London und nahm seine erste Solo-LP auf, Joy of a Toy. Lady Rachel ist ein Song von Kevin Ayers erstem Solo-Album und diesen Song gibt es jetzt in einer raren Live-Version aus dem Jahr 1976. Tonight, Lady Rachel, who will you dream of? after they parcel. Then she unwraps the parcel, discovers a castle inside. The drawbridge is open. The voice from the water says, "Welcome now, daughter. We've all been expecting you to come." Tonight, baby Rachel, what will you dream of tonight? dream of tonight, Lady Red. Who will you dream of? Kevin Ayers geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine rare Live-Version seines Evergreens Lady Rachel aus dem Jahr 1976. Jetzt zum zweiten Mal in dieser Soundcheck-Folge den Song Why Are We Sleeping. Erstmalig veröffentlicht wurde er auf dem ersten Soft Machine-Album 1968, aber der Song war Kevin Ayers offensichtlich so wichtig, dass er ihn immer wieder gespielt hat. Why Are We Sleeping? Hier ist eine Version aus dem Jahr 1970, Kevin Ayers and the Whole World im Londoner Hyde Park. Yeah. club with glasses and wine. The customers dancing and just making time. Turn to your partner and say, how does it seem? I uncover his eyes and say, get out of my dreams! Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit Musik aus der Schatzkiste des Troubadours Kevin Ayers gehen damit so langsam zu Ende. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch die Zugabe aus Kevin Ayers Konzert in der Queen Elizabeth Hall in London am 25. Mai 1973. After the Show heißt der Song. After the music of the rock and roll show, started walking out, nowhere special to go. Heard someone singing in a voice so sad. This is what I heard, I'm singing. Who's gonna take me home after the show? Feeling really lonely and I've nowhere to go. Take me to your party and I'll dance all night. Hold you tight till morning comes. Up to her, took her by the hand. I said, sad lady, yes, I understand. I will stay with you if you want me to, and we can sing a song together. Who's gonna take me home after the show? Feeling really lonely and I've nowhere to go. Take me to your party and I'll dance all night. Hold you tight till morning comes. After the music of the rock and roll show, started walking out, nowhere special to go. I heard someone singing in a voice so sad. This is what I heard singing. Who's gonna take me home after the show? Feeling really lonely and I've nowhere to go. Take me to your party and I'll dance all night. Hold you tight morning. Who's gonna take me home after the show? Ain't really lonely and I've nowhere to go. Take me to your party and I'll dance all night and hold you tight tomorrow.